Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 67 und ich bin der Andi. Auszeit, eine Woche Urlaub in Nordfriesland, yay! Das GPSR ist befüllt. Aufnahmegeraffel gepackt und in den Taschen befinden sich Klamotten in eine Nummer größer. Es wird Hashtag friesentortig und überhaupt sehr lecker werden. Zumindest ist es so geplant, denn es ist noch gut eineinhalb Wochen hin, bis es überhaupt losgeht. Ihr, die werte Hörerschaft, merkt es schon, es wird ein Pod-Patchwork. Eine akustische Tagesdecke unterschiedlicher Couleur, zusammengestückelt aus den Erlebnissen einer Nordfriesland-Reise mit Vorbereitung, Hin- und Rückfahrt und allem dazwischen in Präsenz und Bunt. Derzeit sind wir in der Vorbereitungsphase. Entscheidungen stehen an. Wie bereits mehrfach angemerkt, findet am 23. Oktober die Nordseetaufe 2021 statt. Letzter Stand fürs Schiff, 3G ohne Maske, ob's kontrolliert wird, weiß man nicht. Aus diesem Grund hat sich neulich spontan eine Alternativgruppe Corona-Phober-Gegen-Eventler gebildet. Zur Erinnerung, jedes Geocaching-Event kann durch ein Gegen-Event episch aufgewertet werden, sodass es untilgbar in die Annalen der Eventgeschichte eingeht. Auch wenn es offiziell kein Geocaching-Event mehr ist. Derartige Spitzfindigkeiten holen schon lange keine Friesentorte mehr aus der Vitrine hervor. Es stehen zur Auswahl. Nordseetaufe, Schiff mit Besuch zweier Halligen, Seehundbänken und Seetierfang in 3G mit Klientel nach Interesse. Gegenevent, Halligspaziergang zur Hamburger Hallig in definiertem Freundeskreis mit Kuchenessen mit oder ohne G sowie Abständen nach persönlichem Gusto unter freiem Himmel, Kreuzungen und 11 inbegriffen. Wir wählten das Gegenevent mit allen Vor- und Nachboni. Welche das sind, erzähle ich, wenn es soweit ist. Schön alles der Reihe nach. Das Auto der Holden, welches uns in den Norden bringen soll, haben wir vorsichtshalber mit Winterreifen ausgestattet. Einerseits wissen wir nicht, ob es einen kurzen Wintereinbruch gibt und andererseits war das Profil der Sommerreifen auf der Schulter grenzwertig. Aus Gründen habe ich die Räder zum Reifendealer unseres Vertrauens gebracht. Bitte die neuen Reifen besorgen, aufziehen und uns Bescheid geben. Dann macht die Holde den Termin zum Wechseln. Nach einer Woche telefonischer Nichterreichbarkeit fragte die Holde persönlich nach und erhielt zur Antwort: Wenn ich auf den Knopf drücke, sind die morgen da. Ach so? Nun, so hatte ich das nicht abgesprochen, aber es war nun nicht zu ändern. Man einigte sich terminlich auf die Woche darauf. Am Tag des Wechsels. Zu Hause fragte ich, ob die Sommerreifen markiert seien. Nein, sagt sie, die müssen ja eh neu. Aber was ist mit den Reifendrucksensoren, frage ich. Was soll denn sein? Das merkt sie am Tag darauf, als das Auto sich beim Start mit hektischem Gepiepe meldet. Offenbar befindet sich das jeweilige Rad nicht an der Position, an der es sich befinden sollte. Kurze Anmerkung, es sind geklonte Reifendrucksensoren und es hat die letzten Radwechsel mit Markierung problemlos funktioniert. Die Holde reklamiert beim Reifendealer, dort ist jedoch der Chef nicht anwesend, der als einziger das Kodiergerät bedienen darf. In Konsequenz muss sie die nächsten Tage die Pieps-Aktion ertragen, denn jedes andere Haus nimmt fürs Umprogrammieren Geld. Kostenfrei ist's logischerweise nur dort, wo man die Reifen kauft und montieren lässt, wenn's denn auch gemacht wird. Donnerstag hat sie die Reifen erhalten. Nach dem Wochenende ist der Reifendruck am linken Hinterrad um 0,5 bar abgefallen. Die Holde hat's mir gesagt, ich hab's mir angeschaut und der Spucke-Bläschen-Test ist positiv. Ihr kennt das, ne? Spucke-Bläschen-Test. Ihr macht die Ventilkappe ab, tut ein bisschen Spucke auf die Fingerkuppe, reibt sie über das Loch, wo dieser Penünkel drauf ist, wo die Luft reinkommt und wenn's dann da Bläschen wirft und raus blubbert so ein bisschen, dann ist es undicht. Offenbar ist der Ventileinsatz nicht dicht. Manchmal hilft Lösen und wieder Festziehen. Gut, wenn man das entsprechende Werkzeug hat. Diesmal blieb's undicht. Aufgrund des Gesamtensembles soll die Holde deshalb ins Autohaus fahren und dort alles prüfen lassen. Wer weiß, vielleicht sind zudem die Batterien in den Sensoren platt. Die halten angeblich auch nur um 4 Jahre. Da wäre es an der Zeit. Vielleicht wurde auch ein Sensor beim Wechsel beschädigt und unter Umständen muss nicht nur der Ventileinsatz, sondern das ganze Ventil getauscht werden. Kostet zwar jetzt extra, aber dann sind wir auf der sicheren Seite. Reifen sind die einzige Verbindung zur Straße, da sollte man nicht nachlässig sein. Möglicherweise endet deshalb hier eine jahrzehntelange Geschäftsbeziehung. Es ist leider nicht der einzige Vorfall, will sagen, in letzter Zeit gab es öfter etwas zu bemängeln. Blöd ist dabei nur, dass der nächste Slot fürs Autohaus am Donnerstag frei ist. Das könnte bedeuten, dass die Holde jetzt jeden Tag Reifendruck prüfen und erhöhen muss, sofern bei einem anderen Schrauber, den sie als Haus- und Hofschrauber von einer Arbeitskollegin empfohlen bekam, keine kurzfristigere Hilfe in Sachen Ventileinsatz möglich ist. Hatte ich schon mal erzählt, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auf unserem Grundstück die Errichtung eines Carports geplant ist? Kurzzeitig hatte ich bei der Planung erwogen, als Zubehör eine Hebebühne anzuschaffen. Daher weiß ich, dass ein für unsere Fahrzeuge ausreichendes Modell gar nicht so teuer ist. Der Ärger, den die Holde gerade hat, könnte mir in die Hände spielen. Vielleicht sollte ich mir schon mal die Zustimmung der Holden holen. Man wird ja auch nicht jünger und Bücken fällt zunehmend schwerer. Und wenn man eine Platte statt eines Autos drauflegte, hätte man bei Bedarf einen verstellbaren Tisch im Carport. Das hätte doch was und wäre der Hingucker beim Vorgartenfest. Obwohl ein Vorgartenfest bei uns erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich ist. Aber zumindest Räderwechsel ist öfter im Jahr. Der empfohlene Schrauber stellte Dienstag fest, dass nicht nur der Ventileinsatz, wie von mir erwartet, beschädigt war, sondern alle vier viel zu fest eingedreht worden waren. Zudem gibt es eine Leckage eines Ventilsitzes an der Felge. Der beschädigte Ventileinsatz konnte direkt getauscht werden, in Ermangelung eines Kodiergeräts blieb die Sensorfehlermeldung jedoch bestehen. Da hatte jemand ganz ordentlich Bockmist produziert. Definitiv endet deshalb hier eine jahrzehntelange Geschäftsbeziehung, aber nicht die Geschichte, denn Donnerstag hat die Holde, wie bereits erwähnt, den Autohaustermin zwecks Tausch des problematischen Ventils, Umprogrammierung der Drucksensoren und was mit der Bereifung gegebenenfalls sonst noch nicht stimmt. Danach bleibt uns eine Kontrollwoche, bevor es in den Norden geht. Gut, dass wir die Reifen nicht kurzfristig vor der Fahrt aufziehen ließen. Derartige Probleme im Urlaub hätte ich nicht gebraucht. Donnerstag in der Werkstatt des Autodealers unseres Vertrauens. Der Auftrag ist geschrieben, die Räder werden gecheckt. Zwei Reifendrucksensoren sind ausgefallen, mutmaßlich ist die interne Stromquelle versiegt. Die müssen ersetzt werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Sensoren gleich alt sind, kann erwartet werden, dass die zwei anderen ebenfalls kurzfristig ausfallen. Zudem macht es Sinn, Schraubventile zu verwenden, die angeblich dichter sein sollen als die einfachen Gummilippen. Stückpreis 80 Euro. Der Hersteller gibt für die Haltbarkeit der Energiequellen 5 bis 6 Jahre an. Ich kenne die Marktpreise nicht. Vielleicht gibt's andere auch irgendwo für 40 Euro, aber das Auto stand auf der Bühne, die Sensoren waren lagerhaltig und alle diesbezüglichen Probleme konnten in unter einer Stunde gelöst sein. Fertig. Wir haben zwei Autos mit je einem Satz Sommer- und einem Satz Winterreifen. Das macht 16 Reifendrucksensoren mit einer Haltbarkeit zwischen 4 bis 6 Jahren. Rechne ich mit 4 Jahren und 80 Euro pro Stück, kosten mich die Sensoren durchschnittlich 320 Euro im Jahr. Sommerreifen, Winterreifen, Ganzjahresreifen? Mit Ganzjahresreifen könnte ich die Sensorenkosten halbieren. Auch bräuchte ich den zweiten Felgensatz nicht mehr. Mir ist klar, dass Ganzjahresreifen lediglich ein Kompromiss sind und im Sommer wie Winter nicht optimal, aber hey, das Auto hat Allradantrieb und man möge mich korrigieren, aber der Performanceunterschied wird wohl erst bei höheren Geschwindigkeiten spürbar. Hätten wir ein generelles Tempolimit von 130, wäre das Thema unter Berücksichtigung der milden Winter ohnehin durch, außer vielleicht in Regionen wie dem Allgäu, wo der Schnee länger läge. Ganzjahresreifen. Da mache ich mich vor dem nächsten Wechsel mal schlau. Donnerstagmorgen in NRW ist Sturm und das Beladen des Autos erweist sich als eine Herausforderung. Das Wetter täuscht mit Nieselregen an, aber sobald ich am Auto bin, um etwas einzuladen, gibt es einen ordentlichen Schauer. Dazu windet es mit 80 bis 100 Kilometer pro Stunde insgesamt ein recht unschönes Gesamtensemble. Bei strömendem Regen nehme ich gegen 9 Uhr meinen Platz auf dem Beifahrersitz ein und wir starten in den Urlaub. Blätter und Äste bedecken allüberall die Straßenoberflächen und wir kommen gute 3 Kilometer weit, bis wir vor dem ersten umgefallenen Baum stehen, der die Straße blockiert. Na, das geht ja gut los. Meine Holde wendet und versucht einen anderen Weg. Zurück in den Ort, einmal durch und die östliche Route. Blätter, Äste, Böen, Regen, Slalom fahren, um das Auto nicht zu ruinieren. Am Ortseingang Wipperfürth wird die Feuerwehr gerade fertig, einen Baum wegzuräumen. Am Ortsausgang nicht. Weil wir in der Nähe eines MCDs sind, frühstücken wir. Normalerweise nehmen wir ein ähnliches Restaurant in Remscheid, aber heute ist alles anders. Im Restaurant sind wir die einzigen Gäste. Jemand putzt die Kaffeemaschine des Bistros, jemand brät irgendwas, niemand nimmt uns wahr. Na gut, dann die Alternative. Bestellung per Automat, Zahlen per Automat. Während wir aussuchen, steht plötzlich ein Mensch hinter mir. Braune Klamotten, Maske, 1 Meter Abstand. Ich schaue ihn an. Ob's der UPS-Mann ist? Meine Aufmerksamkeit wechselt zwischen dem Automaten und dem Mann, der meinem fordernden Blick nachgibt und erläutert, dass er uns zunächst nicht sah und nun schaut, ob er gegebenenfalls helfen könne. Kann er nicht. Meine Holde ist für den Automaten quasi überqualifiziert. Wir speisen im Auto, weil wir keine Lust haben, der Kette unsere Daten zu geben. QR-Code scannen, irgendwas ausfüllen, alles zu aufwendig. Nach dem Frühstück reicht der Stau vor dem Baum bis zum Restaurant, weswegen wir erneut umkehren und eine andere Route probieren. Umgefallene Bäume säumen unseren Weg am Straßenrand und nach wenigen Kilometern ist Schluss. Wieder ein Baum auf der Straße. Neuer Versuch, anderer Weg, 500 Meter, Ende. Normalerweise brauchen wir ca. 40 Minuten bis zur Autobahnauffahrt. Heute sind es über 2 Stunden. Danach läuft es und gegen 17.30 Uhr erreichen wir Bredstedt in Nordfriesland. Auch hier oben stürmt es und zwischendurch haben wir einige Schauer durchfahren. Den Schlüssel für die Ferienwohnung erhalten wir nicht an der Wohnung. Wir holen ihn wenige Kilometer entfernt beim Vermieter ab. Pünktlich beginnt es zu regnen. Zurück zum Auto laufe ich durch Eisregen, dabei überrasche ich mich selbst, denn tatsächlich kann der dicke alte Mann noch einen kurzen Sprint hinlegen. Eisregen, der, oh Wunder, bei Ankunft an der Ferienwohnung vorbei ist, weswegen wir trocken ausladen können. Endlich Urlaub. Ich lese nun aus dem Zyklus Nordfriesland das Werk Kommodenwaran. Kommodenwaran. Für Holdes Einkauf gab es Punkte, worüber ich erst unkte. Die klebte sie ins Heftchen gleich, Figuren gäb's dafür von Schleich. Sie löste ein das Heft, das volle, erhielt Figürchen noch so tolle, von diesen eines sprach mich an, sein Name war fortan Quaran. Kleiner Exkurs am Rande. Quaran ist übrigens die Kurzform von Komodowaran, wie Deichschaf in Nordfriesland aus erfundlichen Gründen seitens des Nordseeteuflers genannt werden. Klingt komisch, ist aber so. Weil die Chance sehr groß ist, dass Herr Marzipan-Pyroman Titanix genaueres weiß, habe ich ihn zu den Hintergründen befragt, weil seine geheime Zauberkraft darin besteht, sich einmal gelernte Dinge von Ewigkeit zu Ewigkeit merken zu können. Der hat mir freundlicherweise einen Link zur YouTube-Videoquelle gesendet, welche ich in den Shownoten verlinke. In diesem nordfriesischen Lehrvideo Auto fährt der Protagonist zur Hamburger Hallig, als ihn antagonistisch wegelagernde Schafe kurzzeitig zum Halten zwingen. Dass es sich dabei um friedaggressive Galapagos-Schafe, sogenannte Komodowarane, handelt, erfährt der aufmerksame Zuschauer quasi en passant, das heißt im ihrerseitigen Vorbeigehen. Mein Quaran ist jedoch ein Kommodenwaran, weil es daheim meist auf einer Kommode herumsteht. Ansonsten nehme ich Quaran mal hierhin, mal dorthin mit, weil ich mir denke, dass es sich nicht nur hervorragend auf Fotos macht, sondern zudem eine abschreckende Wirkung hat. Vorsicht, ich habe ein Quaran und ich werde es benutzen. Selbstverständlich hätte Solangbraun eine wesentlich abschreckendere Wirkung und sähe auch besser aus, aber Guarane kann man bei Verlust nachkaufen. Solangbraun ist hingegen der einzige seiner Art und somit in der Vitrine besser aufgehoben. Zumal der Anblick Solangbrauns auf sanfte Gemüter verstörender wirkt als ein Deichschaf, dem man den Quaran nicht sogleich ansieht. Ich meine, welcher Tourist weiß schon, dass tief unter der Wolle eines Deichschafs das friedaggressive Herz eines Galapagos-Schafs schlägt? Kaum jemand. Die sehen nur Wollflausch auf Beinen. Aber wenn du so einem Tier ganz tief in die Augen blickst, ganz tief, noch tiefer, bis auf den Grund, dann und nur dann siehst du dieses Schwarz, welches sonst nur im Auge eines Hais zu sehen ist. Das erklärt Fachkreisen zufolge die Liebe des Deichschafs zum Meer. Ich bin mir sicher, dass die geneigte Hörerschaft Deichschafe ab heute mit ganz anderen Augen sieht. Und mit dieser Bombenerkenntnis sind wir am Dosenboden der Konserve angelangt. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 67 vom 1.11.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audiobrief, Karte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Ey, hör mal, was erzählst denn da? Von wegen 1.11. Heute ist der 4. Und? Ist Konserve. Merkt eh keiner.